Dieser Tag kostet dich den doppelten Preis. Den doppelten Preis. Der Beste der Besten bist heute nicht du. Mach einfach die Augen zu und denk dir, morgen ist auch noch ein Tag. Anfasst, will dir gelingen. Nichts, das du anfasst, will dir gelingen. Vom schlechten Schicksal kannst du ein Lied singen. Ein Lied singen. Oft von dir verlangt, niemand Wunder zu vollbringen. Das heut so plagt. Morgen ist auch noch.